Auf jeder Demo siehst du's ihnen an. Hochbezahlt studiert sie sie in den Kampf. Ihre Limousinen, die siehst du nicht. Die steht weiter vorn, gleich beim Straßenstrich. Und darum misch dich niemals ein. Denn du wirst immer im Unrecht sein. Und darum sage ja zum Schein. Denn du bleibst immer ein dummes Schwein. Auf jeder Party liegen Löffel rum. Denn der Schnee, der macht so geil und so dumm. Der Champagner fließt durch die Greisenkehlen, die so viel von der alten Zeit erzählen. Und darum misch dich niemals ein, denn du wirst immer im Unrecht sein. Und darum sage ja zum Schein, denn du bleibst immer ein dummes Schwein. Auf jeder Insel haben sie ein Domizil, da wird ein bisschen mit der Macht gespielt. Alle sind so gierig und wollen mehr, Parma, Schinken, Lachs und SM-Verkehr. Und darum misch dich niemals ein, denn du wirst immer im Unrecht sein. Und darum sage ja zum Schein, denn du bleibst immer ein dummes Schwein. Und darum misch dich niemals ein, denn du wirst immer im Unrecht sein. Und darum sage ja zum Schein, denn du bleibst immer ein dummes Schwein.